Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 935 an Goethe, Weimar, 14. Januar 1804. Dass Sie mit meinem Eingang in den Tell zufrieden sind, gereicht mir zu einem großen Trost, dessen ich unter der gegenwärtigen Stickluft besonders bedürftig war. Auf den Montag will ich Ihnen das Rütli senden, welches jetzt ins Reine geschrieben wird. Es lässt sich als ein Ganzes für sich lesen. Ich bin ungeduldig verlangend, Sie wieder zu sehen. Wann öffnen Sie Ihre Pforte wieder? Heute regt sich nach 4 Wochen wieder eine Lust bei mir nach der Komödie. In dieser ganzen Zeit habe ich keinen Trieb gespürt, besonders da meistens um meine eigene Haut gespielt wurde. Madame de Stael will noch 3 Wochen hier bleiben. Trotz aller Ungeduld der Franzosen wird sie, fürchte ich, doch an ihrem eigenen Leib die Erfahrung machen, dass wir Deutschen in Weimar auch ein veränderliches Volk sind und dass man wissen muss, zu rechter Zeit zu gehen. Lassen Sie mich vor Schlafen gehen, noch ein Wort von sich hören. S.C.H.